DJ Kunst in the Beat. Ich weiß, du willst, dass ich bleib, Bilder machen mit meinem Eis, aber ich hab keine Zeit, ich will dich nur für eine Nacht. Ich weiß, du willst, dass ich bleib, Bilder machen mit meinem Eis, aber ich hab keine Zeit, ich will dich nur für eine Nacht. Ich weiß, du willst, dass ich bleib. Ja, ich weiß, du bist bereit. Ja, ich frag, willst du in mein Hotel? Du sagst, das geht mir zu schnell. Dich ins Bett zu kriegen, das ist sehr leicht. Du sagst, ich hab ne tolle Persönlichkeit. Ja, ich weiß, aber ich bin ständig breit. Du sagst, du kennst mich nur aus der Weiß. Ich brauch dich hier, Baby, Baby, ja, ich brauch dich hier. Ich brauch dich für diese Zeit, aber du willst mich für das ganze Life, yeah. Ich weiß, du willst, dass ich bleib, Bilder machen mit meinem Eis, aber ich hab keine Zeit, ich will dich nur für eine Nacht. Ich weiß, du willst, dass ich bleib, Bilder machen mit meinem Eis, aber ich hab keine Zeit, ich will dich nur für eine Nacht.